hab ich schon erlebt. Wenn auf einmal die Tür aufgeht und ihr begreift, was hier eigentlich geschieht. Liegst du am Boden wie ein Bandit. Sie behandeln dich, als wärst du ein Mörder. Du liegst am Boden, hast die Hände verschnürt. Sie wollen dich erziehen, mit Folter und Kerker. Du weißt genau, was dich tötet. Mach dich härter. Es macht dich härter. Sei nicht so dumm, lass dein Leben nicht bestimmen. Geh deinen Weg, lass dich nicht belehren. Ihre Taten zeigen uns, sie haben schon verloren. Mit Worten können sie sich nicht mehr wehren. Auf jeden Versammlung stürmen sie herein. Der Bundesrepublik Beschützerverein. Mit Reißgas und Schlafstoff wirst du attackiert. Und wenn du dich wehrst, wirst du inhaftiert. Die Herren und Damen sind ja gar nicht Träger. Auf Meinungsfreiheit folgen Schläge. Und diese nicht ganz saubere Zeremonie wird für schlicht und einfach Demokratie. Demokratie. Sei nicht so dumm, lass dein Leben nicht bestimmen. Geh deinen Weg, lass dich nicht belehren. Ihre Taten zeigen uns, sie haben schon verloren. Mit Worten können sie sich nicht mehr wehren. Mehr wehren, mehr.